Jenny sah eines Tages zum Fenster raus. Da lag dicker Schnee auf dem Nachbarhaus. Jenny baute den Schneemann ans Gartentor und sagte ihm ins Ohr: Schneemann, Schneemann, wer nicht küsst zur rechten Zeit. Schneemann, Schneemann, wer bekommt das, was übrig bleibt. Zu schauen und baute ihm drei Schneejungfrauen, aber er stand nur da so stumm und weiß und blieb so kalt wie Eis. Schneemann, Schneemann, wer nicht küsst zur rechten Zeit. Schneemann, Schneemann, der bekommt das, was übrig bleibt. Life.